Akten aus Italien. Wenn eine Italienreise anstand, hatte ich es mir angewöhnt, Luigi zu kontaktieren. Seit die Familie aus Termoli weggezogen war, wo meine ersten Besuche stattfanden, wusste ich nicht mehr genau, wo er lebte. Ich wollte es auch gar nicht wissen. Das mag komisch klingen, wenn man bedenkt, dass wir befreundet waren, aber es war für beide Seiten besser. Der Vertrag mit dem Kronzeugenprogramm sah vor, dass ich es nicht wissen durfte. Und ich fühlte mich auch sicherer so. Denn wenn ich seinen genauen Wohnort nicht kannte, konnte ihn auch niemand von mir erfahren, egal unter welchen Umständen. Ich wusste nur sehr ungefähr, wo er und seine Familie lebten. Wenn mich mein Weg in die ungefähre Nähe führte, rief ich ihn an. Für den September 2019 hatte ich mich für eine 5-tägige Summer School an der Universität Mailand angemeldet. In Italien gibt es häufiger solche Angebote. Spezifisches Wissen zur Mafia und Antimafia wird komprimiert an ein breites Publikum vermittelt. Im Publikum sitzen dann Polizisten und Antimafia-Aktivistinnen, Leute aus der Verwaltung, Studierende, Menschen aus Politik und Wissenschaft. Ein buntes Spektrum an Personen. Bei 5 Tagen dachte ich, lohnt es sich zu fragen, ob Luigi zufällig auch in der Ecke ist. Ich rief ihn also an. Seit einiger Zeit schien sich seine Anspannung etwas verflüchtigt zu haben, die Lage ein Stück weit beruhigt, nachdem er und die Familie aus Termoli weggebracht worden waren. Tatsächlich würde Luigi ebenfalls in Mailand zu tun haben, wir könnten uns also sehen. Es war eigenartig. Im Uni-Hörsaal hörte ich von der Staatsanwältin Alessandra Ceretti die ergreifende Schilderung, wie es ihr gerade noch gelungen war, die Kronzeugin Giusy Pesce auf dem Weg in die Heimat und damit auf dem Weg ins Verderben aufzuspüren. Ceretti wusste lediglich, dass Pesce in irgendeinem Auto unterwegs war, mehr nicht. Manche mögen die Geschichte kennen, sie ist im Jahr 2023 als »The Good Mother« für Disney Plus verfilmt worden. Und später hörte ich von einem Betroffenen, wie sich die Mafia auf ein Leben auswirkt, nämlich von Luigi. Ich erfuhr an der Uni, wie der Regisseur Mimmo Sorrentino mit inhaftierten Mafiafrauen Theaterstücke erarbeitete, in denen sie über ihre Geschichten sprachen. Er wendete einen Trick an, ließ keine der Frauen von sich erzählen, jede berichtete über eine Mitschauspielerin. 2 Schauspielerinnen begleiteten ihn, eine davon war Margarita Cao. Sie war die frühere Frau von Leo Rossilli, einem wichtigen Boss aus Papanice bei Crotone. Ihren Namen las ich spät am Abend in meinem Zimmer in einer Akte. Die Summer School gab Theorie reichlich Raum. Manche Informationen überraschten mich, beispielsweise, dass in Neapel eine transsexuelle Frau eine Führungsrolle in einem Camorra-Clan innehatte. Für die 'Ndrangheta wäre so etwas unvorstellbar. Nach einer Woche voller Input wurden am letzten Tag die Diplome verliehen. Meines wurde mir zu meiner großen Freude vom italienischen nationalen Antimafia-Staatsanwalt Federico Caffiero de Raho persönlich übergeben. Ich kannte ihn von Interviews, ein warmherziger, feinfühliger Mann. An diesem Tag aßen Luigi und ich gemeinsam in der Nähe der Uni zu Mittag. Er erzählte mir von dem Verein, den er aufzubauen half. Leuten, die gegen die Mafia aussagen, solle er Hilfe bieten. Das italienische Gesetz unterscheidet davon 2 Kategorien. Zum einen Menschen wie Luigi, die Mitglieder in der Mafia waren, dann aussteigen und Kronzeugen werden. Zum anderen Menschen ohne kriminelle Laufbahn, die Beobachtungen melden oder von mafiösen Erpressungen betroffen waren und als Zeugen geführt werden. Ich hatte Luigi in letzter Zeit als schwankend erlebt, ob der Entschluss auszusteigen richtig war. Er hatte sich mir gegenüber zwar nie durchgerungen, ihn als falsch zu bezeichnen. Jetzt bei diesem Gespräch spürte ich, wie sehr ihm das Projekt eine Herzensangelegenheit war. Er sagte mir zugleich auch, dass er sich oft fragte, ob es nicht für ihn und seine Familie einen Weg gegeben hätte, der besser für alle Beteiligten gewesen wäre. Als er den Schritt im Jahr 2005 ging, konnte er nicht vorhersehen, wie groß die Abhängigkeit sein würde von der Behörde, die sich um Kronzeugen und ihre Familien kümmerte. Immer wieder litten sie darunter, auch in schwierigen Situationen, etwa bei Krankheitsfällen in der Familie. Luigi bekam am eigenen Beispiel vor Augen geführt, dass es eine Gruppe brauchte, dass er Leute um sich scharen musste, die helfen konnten, die Situation von Kronzeugen zu verbessern. Ein paar Tage später telefonierten wir. Seine Lage war nach wie vor ernst, dennoch nahm er mich unverhofft auf den Arm. Er habe eine Garage voll mit Akten, die er entsorgen müsse, berichtete er mir. Ich glaube, ich bringe sie zum Altpapier. Natürlich hielt ich das für einen Scherz. Haha, spielte ich mit, das alte Zeug ist eh zu nichts mehr gut. Überall stapelt es sich, in der Tat, sagte Luigi. Jetzt hörte ich einen ernsthaften Unterton. Du willst das nicht wirklich ent... fragte ich. Doch, natürlich, ich brauch die nicht mehr. Aber Luigi, das sind doch wertvolle Informationen. Du kannst sie gerne haben. Wie, ich kann sie haben? Na, du musst halt schauen, wie sie zu dir kommen. Als Journalist schlug mein Herz sofort höher. Wir investigative Rechercheure sind allesamt Aktenhorter und Fresser. Je mehr Material wir haben können, umso besser. Als freier Journalist, der naturgemäß oft knapp bei Kasse ist, zogen mir allerdings die Sorgenfalten auf die Stirn. Was würde das kosten, so viel Papier aus Italien zu holen? Und dann, wohin damit? Wie viel ist es denn? Fragte ich. Keine Ahnung, sagte Luigi. Eine Palette voll. Bestimmt so 10, 12 große Kartons. Mir fiel am anderen Ende der Telefonverbindung die Kinnlade runter. Wirf das auf gar keinen Fall weg, Luigi, hörst du? Bitte, das bekommen wir irgendwie organisiert. Wer weiß, welche Aktenschätze er da hortete. Mir fiel wieder ein, dass er damals schon in Termoli, in einem Abstellraum in der Wohnung, bergeweise Papiere hatte. Luigi verstand, dass es mir ernst war. »Das wird aber nicht einfach. Du kannst nicht zu unserer Garage kommen und aussortieren.« Sein Wohnort war geheim und sollte es auch bleiben. Ich musste mir irgendeine Lösung einfallen lassen. »Wir kriegen das hin«, sagte ich, ohne eine Idee zu haben, wie. Es herrschte ein Moment Stille. Ich hatte das Gefühl, Luigi dachte noch einmal darüber nach, die Papiere aus der Hand zu geben. »Gib mir noch etwas Zeit zum Aussortieren, okay?« »Natürlich, es sind ja deine Akten.« Ein paar Wochen später spazierten wir gemeinsam am Rand eines Städtchens an der Adria. Ich kannte das von der Heimat meines Vaters. Im Sommer blühte an den Ferienorten das Leben, die Leute schlemmten und scherzten in Restaurants, vor den Eisdielen lange Schlangen und die Strände blau-weiß gefärbt oder rot-gelb, je nach der Farbkombination der Liegen und Sonnenschirme der Lidos. Jetzt aber lag der Strand asphaltgrau unter uns und die Körner, die sich im Sommer an sonnentrunkene Körper schmiegten, hart zu unseren Füßen. Wir sanken kaum ein. Tristesse lastete auf der Gegend, nicht für die Menschen hier, sie waren das Kommen und Gehen gewohnt. Doch mir drückten die vielen leeren Geschäfte, geschlossenen Restaurants, verrammelten Hotels auf die Stimmung. Luigi schien unbeeindruckt. Wir spazierten und redeten. Luigi war guter Dinge. Bald würde der Verein, zu dem er den Anstoß gegeben hatte, offiziell gegründet werden. »Sie wollten die Gründung in Palermo begehen«, sagte Luigi. Wir sprachen über Alltägliches. Ich berichtete von der Summer School. Am späten Nachmittag brachte mich Luigi zu meinem Zimmer. Ein Freund von ihm, Francesco, beherbergte mich in seiner Pension. Ich war der einzige Gast und ich war dankbar. Am nächsten Tag klingelte es an der Tür. »Ich hab hier was für dich, komm runter!« Es war Luigi, wer auch sonst. Er hatte mit dem Wagen unten vor dem Eingang gehalten, der Kofferraumdeckel stand offen. »Tragen wir sie hoch«, rief er. Ich muss ehrlich sagen, im ersten Moment war ich etwas enttäuscht. Er hatte von 10, 12 großen Kartons gesprochen. Das hatte eine Erwartung geschaffen, die das, was ich nun sah, nicht erfüllte. Das war keine Palette voll, wie angekündigt. Man könnte den Kofferrauminhalt wohl gut und gerne in 5, 6 Umzugskisten unterbringen. Nachdem wir die Kartons in mein Apartment getragen hatten, öffnete ich ein paar Schachteln und zog den erstbesten Ordner heraus. Ich kannte solche Dinger. Sie standen oft bei Staatsanwaltschaften in Büros und in Gängen auf Rollwägen gestapelt. 2 Kartondeckel mit einem Rücken und an den 3 offenen Seiten Bänder zum Verknoten, so dass die Blätter darin nicht herausfallen konnten. Ich ließ die Seiten des Ordners durch meine Finger gleiten und schämte mich sofort für meine kleinlichen Gedanken. Diese Seiten hier, die Kartons von Luigi, pures Gold. Vor mir stapelte sich ein Aktentraum. Tausende Seiten Dokumente, jede Menge Vernehmungen von Kronzeugen, Ermittlungsakten, exklusives Material. Ich nahm einen weiteren Ordner heraus. Bei der ersten Durchsicht stieß ich sofort auf die Namen von 2 der Kronzeugen von der 9-in-3-Aktion. Luigi hatte auch kurz in ein paar Dokumente geschaut, sie dann aber wieder weggelegt. Jetzt stand er an den Tisch in meinem Raum gelehnt, beobachtete mich und freute sich. Die nächsten Stunden las und las ich. Das versprach spannend zu werden. Am Abend gingen wir alle zusammen Pizza essen. Es war schön, Paola, die Kinder und Luigis Schwager wiederzusehen. Es fühlte sich völlig normal an, dass wir alle hier miteinander aßen, in einem öffentlichen Lokal, inmitten anderer Leute. In den 7 Jahren, die seit unserem ersten Treffen vergangen waren, hatte sich viel getan. Luigi und Paola kämpften nach wie vor mit den Tücken des Kronzeugenprogramms. Die Familie schwebte immer noch in Gefahr, und das wird auch nie mehr anders werden. Aber die akute Gefahr zumindest war gebannt, und das spürte man an diesem Abend. In meinem Zimmer recherchierte ich, wie ich die Unmengen Papier am einfachsten zu mir nach Hause bringen konnte, ohne arm zu werden. Die Post schied aus, zu teuer. Außerdem hätte ich die Pakete dafür irgendwie durch die halbe Stadt transportieren müssen. Ich fand heraus, dass es die günstigste Option war, die Akten mit einer Spedition zu versenden. Ich bräuchte dafür nur 204,08 €, die konnte ich online bezahlen, das war also machbar. Und eine Palette. Für das Geld würde die Lieferung sogar direkt vor meine Haustür gebracht. Eine Palette? In Berlin standen die Dinger immer mal wieder irgendwo verloren am Straßenrand, aber hier? In diesem Adria-Städtchen war mir keine begegnet. Ich lief noch in der Nacht ein paar Straßen ab, natürlich vergeblich. Ich versuchte bei Supermärkten, auf den Parkplätzen mein Glück, auch nichts. Ich rief also Luigi an. Er sagte, »Sandro, mach dir keine Sorgen.« Am nächsten Tag hatte er eine organisiert, und einen weiteren Tag später kam die gebuchte Spedition mit einem kleinen Laster und die Kartons gingen auf eine Reise, später am Tag auch ich. Die Kartons hatte ich dick mit Klebeband auf die Palette geklebt. Gerade eine Lage ergaben die Kartons, aber das war mir nun egal, denn ich hatte gelesen, was drinnen stand. Ich muss zugeben, ich war in Sorge, dass die Papiere noch verloren gehen könnten, man wusste ja nie. Und eine Sendungsverfolgung gab es auch nicht. Tatsächlich friemelte ich ein paar Wochen später, Heftklammer um Heftklammer aus den Papierstapeln, um die Akten scannen zu können und durch eine automatische Texterkennung zu schicken. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich allein damit beschäftigt war. Umso besser, dass ich jetzt für dieses Buch die Akten verwerten konnte. Ein Gutteil der Papiere sind Vernehmungsprotokolle von Luigi, darunter auch seine ersten Aussagen. Er belastet darin auch Angehörige seiner Familie. Sofern es um Mafiosi geht, die sich kriminell betätigen, tut man sich in Italien nicht sonderlich schwer damit, Menschen deren 'Ndrangheta zuzuordnen. So stand nie in Zweifel, dass Luigi Bonaventura dazugehört. Er hat gemordet, Morde beauftragt, Überfälle geplant, Schutzgelderpressungen koordiniert, ein astreiner Mafioso. In den Protokollen gibt er eine Vielzahl an Taten zu, darunter auch Morde. Aber wie ist das bei seinen Cousins, etwa Raffaele und Gianni Vrenna, die erfolgreiche Unternehmer sind? In den Vernehmungen hat Luigi die Familienverhältnisse rekonstruiert. Der Vater von Raffaele Vrenna, Luigi Vrenna, war ein Cousin ersten Grades seines Opas, der ebenfalls Luigi Vrenna hieß. Beide sind Teile des Clans gewesen. Und so hätten es auch Raffaele und Gianni Vrenna gehalten, der Vater habe es ihnen so gelehrt. Luigi führt auch ihr Müllentsorgungsunternehmen Salvaguardia Ambientale auf den Clan zurück, dessen Boss er zeitweise war. Das Unternehmen, mit dem die beiden den wirtschaftlichen Aufstieg schafften, sei schon lange vor der eigentlichen Eintragung geschaffen worden, als er noch ein Junge gewesen sei, alles sei von seiner Familie so vorgesehen gewesen. Es habe in der Zeit auch mehrere Treffen mit anderen Clans gegeben, um zu besprechen, wer welche Aufträge bekommt und um entsprechende Subunternehmen dafür zu gründen. Im August 2023 traf ich Luigi in einer Bar und sprach mit ihm über die Unternehmen seiner Familie. In der Zwischenzeit hatte ein Ermittlungsverfahren die Geschichte von damals wieder in den Fokus gerückt. Luigi berichtete, er sei als junger Mann weggeschickt worden und hätte in verschiedenen Unternehmen der Familie gearbeitet, etwa bei einem Bauunternehmen eines Cousins und anderen Betrieben in der Toskana, in Venetien und in der Emilia-Romagna, also fernab von Kalabrien. Ich wollte genauer verstehen, was jemand, der zum militärischen Flügel des Clans gehörte, mit wirtschaftlichen Dingen zu tun hat. Die Familie verfolgte damit ein doppeltes Ziel, erklärte mir Luigi. Er sollte über das Unternehmertum lernen und wie man sich fern der Heimat als Mafioso in Gesellschaft und Wirtschaft integrieren. Zugleich sollte er unauffällig bleiben, nicht auf das Radar der Staatsanwaltschaft kommen. Sein Nachname, Bonaventura, habe dabei geholfen, der Clan hieß ja nach seinem Großvater Vrenna. Er habe zu einer Gruppe von Leuten gehört, die im Verborgenen blieben. Diese Leute machen die Arbeiten, die sie erledigen müssen, wenn sie beauftragt werden, und niemand soll etwas davon erfahren. Wenn es zum Krieg kommt mit einem anderen Clan, töten sie. Das sei 1990 der Fall gewesen, als Luigis Familie in einen schon länger tobenden Mafiakrieg eintrat und ihn nach Crotone zurückrief. Luigi hatte zu dem Zeitpunkt keine Straftat in der Akte, abgesehen von Übungen an Waffen und Waffenbesitz. Ich wurde sofort zum Killer und Erpresser. Ich hatte ja schließlich die entsprechende Ausbildung. Die ersten Jahre führte er Aktionen aus: Morde, Raub, Erpressungen. Das Thema wurde selbst in der eigenen Familie reserviert behandelt, nur die allerwenigsten wussten davon. Zeitgleich arbeitete er in den Unternehmen seiner Cousins, der Salvaguardia Ambientale. Luigi sagt, die Gründung des Unternehmens sei mit den wichtigsten Clans in der Region abgestimmt gewesen. Es sei normal, dass besprochen werde, welche Unternehmen wo gegründet würden. So solle ein Gleichgewicht der Kräfte erhalten bleiben. Wir haben quasi gemeinsam begonnen, das, was heute die Salvaguardia Ambientale und alles andere geworden ist. Bei meiner Rückkehr bestand das Unternehmen seit 2 Jahren. Es gab aber noch nicht einmal die Müllverbrennungsanlage, nur ein Loch war da, auf das sie dann gebaut wurde. Die ersten 6 Monate hätten sie das Projekt Salvaguardia Ambientale auf den Weg gebracht, sagt Luigi. Sein Cousin Raffaele hatte ihm geraten, sauber zu bleiben, denn er solle sich um die Kontakte zu anderen Geschäftsleuten kümmern. In der Zeit war ich angestellt bei dem Unternehmen von Vrenna und wurde monatlich bezahlt. Dann hatte ich die ersten Probleme mit der Justiz. Ich wurde weiter bezahlt, obwohl ich nicht mehr angestellt war. Allerdings kümmerte ich mich um andere Aufgaben. Was Luigi mir jetzt erzählte, deckte sich mit den Inhalten der Akten, die ich von ihm erhalten hatte, aber auch mit Dokumenten und Vernehmungsprotokollen, die mir später aus anderer Quelle zugingen. In einer Vernehmung erklärte er diese Aufgaben genauer. Ich vertrat die Familie Vrenna Bonaventura. Und wenn ich zur Arbeit ging, dann bewaffnet. Ich hatte eine 765 Parabellum, nein, eine 765 Modell 70. Er habe dort Auseinandersetzungen geführt mit Leuten, die Arbeitsplätze gefordert hätten, etwa mit Vertretern anderer Clans, wie den Papanicciari. Zunächst habe seiner Erinnerung nach niemand Schutzgeld gefordert. Die Gründung des Abfallentsorgers sei ja abgestimmt gewesen. Dass Leute aber Arbeitsplätze gefordert hätten, das sei vorgekommen. Das erste Treffen, die ersten diplomatischen Kontakte, um die habe ich mich gekümmert. Der Staatsanwalt Bruni, der ihn von Anbeginn seiner Kronzeugenschaft begleitete, fragte genauer nach. Aber sie hatten nicht die Aufgabe, Abfall zu entsorgen, sondern die Beziehungen zu den anderen Clans zu pflegen, als Puffer zu fungieren. Luigi? Es war immer im Bereich der Reinigung, aber auf eine andere Art. Bruni? Ich verstehe. Arbeit für einen Problemlöser gab es genug bei der Salvaguardia Ambientale, zumindest bekundete Luigi Bonaventura das in einer seiner frühen Vernehmungen. Es seien Fahrzeuge des Unternehmens angezündet worden, Arbeiter bedroht, einer sei angeblich geohrfeigt worden, auch Schüsse gegen das Eingangstor kamen vor. Die 2 Unternehmer hätten sich dann immer an seine Familie gewandt. Im Oktober 2008 vernahm der Staatsanwalt einen weiteren Kronzeugen aus Luigis Clan, nämlich Vincenzo Marino. Wie Luigi hat Vincenzo Marino das Kronzeugenprogramm verlassen. Und wie Luigi sagt er auch bis heute in Verfahren aus. Sucht man eine Weile im Netz, findet man ein Foto, das ihn gemeinsam mit Nicola Crateri zeigt, dem Staatsanwalt, eine Symbolfigur im Kampf gegen die 'Ndrangheta. Marino bestätigte die damaligen Aussagen von Luigi Bonaventura über seine Cousins. Die Vrenno-Brüder Raffaele und Gianni sind Mitglieder der gleichnamigen Mafia-Familie und standen unserer Familie immer nahe. An anderer Stelle beschrieb er eine Art Doppelleben. Raffaele Vrenna hat immer Gebrauch von der einschüchternden Kraft der Familie gemacht. Ich wiederhole es noch einmal für Sie. Wenn er sich zu Mafiosi an den Tisch setzen musste, setzte er sich als Bösewicht. Wenn er sich zu denen mit Krawatte setzen musste, setzte er sich als Unternehmer dazu. Wenn aber etwas passierte, waren wir es, die intervenieren mussten, wie mehrfach geschehen. Raffaele Vrenna habe den Clan immer finanziert, indem er Anwaltskosten übernommen habe. Raffaele ist ein Bruder von uns. Er ist nicht als Mafioso getauft, aber er galt immer als unser Bruder. Er galt als Heiliger. Wenn wir in den Knast mussten, zahlte er Unterhalt an unsere Familien. Bruni wollte wissen, wo Marino die Vrennas getroffen habe. Wir können einen Vororttermin machen. Ich sage Ihnen auch, wo Raffaele Vrenna seinen Safe hat. In seinem Büro hängt ein Bild von seinem Alten, der Bier trinkt. Hinter dem Bild. Zu mehreren Anlässen, sagte Marino, sei er zur Salvaguardia Ambientale gegangen und habe mit Raffaele und Gianni gesprochen. Mehrmals legten sie Geld in einen gelben Umschlag, mit liebevollen Grüßen, dass ich Pino Vrenna bringen sollte, der gerade aus dem Knast freigekommen war. Pino Vrenna hatte ebenfalls als Boss des Clans fungiert. Die Treffen mit Raffaele hätten in der Zentrale der Salvaguardia Ambientale stattgefunden, im hinteren Teil, wo es keine Kameras gäbe. Der Eingang dazu habe nicht zur Hauptstraße geführt, sondern zu einer Nebenstraße, weil sie von dort aus nicht von den Kameras gefilmt worden seien. Vrenna sei es wichtig gewesen, nach außen keine Nähe zum Clan zu zeigen. Vor der Geschäftswelt oder den Leuten von Rang verleugnete er absichtlich die Zugehörigkeit zu unserer Familie, um draußen keinen Verdacht zu erwecken. Sie hätten ihn, geheißt von oben, auf der Straße nicht grüßen dürfen, sagte Marino. Vrenna habe ihn deswegen auch vorgewarnt. Raffaele Vrenna war korrekt. Er sagte uns, Jungs, wenn ihr hören solltet, dass ich schlecht über euch gesprochen habe, dann, weil ich das notwendigerweise tun muss, denn da spielt noch etwas mit rein. Ich bin immer noch der Präsident der Confindustria. Mit euch darf ich nichts zu tun haben. Die Confindustria ist der Verband der italienischen Industrie. Raffaele Vrenna war von 2005 bis 2007 Präsident des Verbands in der Region Crotone. Marino erinnerte sich in einer Vernehmung an ein Arbeitsessen der Ndrangheta aus der Region, zu dem drei Bosse gekommen seien. Luigi Bonaventura, dazu Luca Magna und Leo Rosselli und ihre jeweiligen Statthalter. Im Falle von Bonaventura wäre das eigentlich er selbst gewesen, berichtete Marino, doch er habe zu einem Arzt in Rom gemusst. Damit nichts passiere, habe er 3-4 Männern aufgetragen, mit Waffen auf der Straße zu patrouillieren. Raffaele Vrenna sei in das Lokal gekommen, wo das Treffen stattfand. Luigi Bonaventura und er hätten sich jedoch nur mit einem kurzen Blick begrüßt. Als die drei Bosse nach dem Essen bezahlen wollten, sei die Rechnung schon beglichen worden von Raffaele Vrenna. Marino berichtete auch, dass Vrenna sich sogar einmal bereit erklärt habe, mit seinem Geld Waffen im Wert von 20.000 bis 30.000 Euro zu kaufen. Und er habe sich, Zitat, immer der einschüchternden Kraft der Familie bedient. Wenn er es mit Kriminellen zu tun hatte, sagte er, dass er ein Vrenna sei und dass er Pino Vrenna unterstützen würde. Der war damals noch Boss des Clans. Die Erfahrungen, die der Kronzeuge Domenico Bumbaca schilderte, wiesen in dieselbe Richtung. Bumbaca und Luigi waren ungefähr gleich alt, sie gingen zeitweise gemeinsam zur Schule. Die Anwälte von Pino Vrenna seien von Gianno und Raffaele Vrenna, den Gesellschaftern des Abfallentsorgungsunternehmens, bezahlt worden, sagte auch Bumbaca. Diese standen zwar Pino Vrenna und der gleichnamigen Mafia-Familie auch aus familiären Gründen nahe, wollten aber nie den Anschein einer solchen Nähe in der Öffentlichkeit erwecken. Pino Vrennas Sohn sei jedoch im Unternehmen beschäftigt worden, um den Kontakt zu seinem Vater aufrechtzuerhalten. Bumbaca erinnerte sich auch an eine Schutzgeldforderung durch den Clan aus Papanice. Er sei dann von Raffaele Vrenna zu Pino Vrenna geschickt worden. Der halte nämlich seine schützende Hand über den Betrieb. Er möge ihn bitten zu intervenieren und dass er lieber Schutzgeld an Pino Vrennas Clan zahle als an die Papaniciari. So sei es dann auch geschehen, sagte Bumbaca. Raffaele Vrenna habe das Geld an Pino Vrenna bezahlt. Pino Vrenna wurde also zum Ansprechpartner bei Problemen und wenn diese besonders dringlich gewesen seien, habe man Luigi Bonaventura hinzugezogen. Luigi Bonaventura gab bei Pierpaolo Bruno zu Protokoll: Immer wenn es schmutzig wurde, griff meine Familie auf mich zurück, einschließlich Raffaele Vrenna und Gianni Vrenna, damit ich mich um die Drecksarbeit kümmerte, ja, um das kriminelle Umfeld. Bruni: Sie wurden also geschickt, um, sagen wir mal, die Leute von der Cosa Papanice zu beruhigen, aber Luigi Bonaventura: Ich wurde nicht nur geschickt, um sie zu beruhigen. Ich wurde geschickt, um sie zu neutralisieren. Und in den letzten Gesprächen, die sich entwickelten, wurden Lösungen für immer entwickelt. Das heißt, die Mitglieder meiner Familie mussten die Namen nennen und ich musste die Dinge regeln, ohne Fragen zu stellen und ohne irgendetwas dagegen zu unternehmen. Luigi kam auf eine Faida zu sprechen, die von seiner Familie wieder aufgenommen und vorangebracht worden sei und die auch von seinen Cousins unterstützt worden sei. Bruni: Das heißt, Sie hätten auch einen möglichen Krieg mit Leo Rosselli finanziert? Luigi Bonaventura: Also ich weiß nicht, ob Sie alles finanziert hätten. Sie haben ihn jedenfalls finanziert. Seit die Salvaguardia Ambientale eröffnet wurde, haben Sie direkt über Tonino, über mich, über Guglielmo was gegeben. Geld für Ärzte, Geld für Anwälte, Geld für Ausrüstung wie Waffen, okay? Und das sind Tatsachen, über die ich sprechen kann, weil das Geld wurde mir direkt übergeben. Bruni, sagen Sie mir, in welchem Jahr? Luigi Bonaventura, sowohl im Jahr 1990 wie auch... Bruni, in der jüngsten Vergangenheit. Bonaventura, unlängst? Nein, aber all das Geld, das Sie übergaben, war für die Finanzierung der Familie. Sie haben es nie als Bestechung betrachtet, davon kann nicht die Rede sein. Sie haben das Geld gegeben, um Mörder zu bezahlen, und Ihrer Meinung nach haben Sie Bestechungsgelder gezahlt? Ihre Dialektik war, Sie waren mächtig, das ist alles. Sie haben es als Finanzierung angesehen, Sie haben die Sache finanziert, besonders in den frühen 90er Jahren, wo wir über ihn und Tomino Vrenna große Geldsummen bekommen haben. Damit haben wir Waffen gekauft, starke Waffen wie AK-47, Kaliber 9, Parabellum. Bruni, die waren in Ihrem Besitz? Bonaventura, Sie waren in meinem Besitz. Zwei Fässer mit Waffen sind während der Flut von 96 verloren gegangen. Und wenn ich mich nicht irre, habe ich das auch zu Protokoll gegeben. Sie haben alles finanziert, was mit der Familie zu tun hatte. Bruni, Sie, sprechen Sie von Gianni und Raffaele Vrenna? Bonaventura, ja, Gianni und Raffaele, und Tonino ist auch zu erwähnen. Das Unternehmen Salvaguardia Ambientale, über das Bruni und die Kronzeugen sprachen, gibt es heute noch. Der Abfallentsorgungsbetrieb in Crotone ist laut eigener Homepage seit 1987 aktiv und in der Region quasi Monopolist. Eine Anfrage wurde von der Poststelle an Raffaele Vrenna weitergeleitet, blieb aber unbeantwortet. Sogar Nicolino Grande Aracri, einer der mächtigsten Männer der 'Ndrangheta, bezeichnete Raffaele Vrenna als einen großen Freund von uns, und zwar bei einem Treffen der Bosse der Region Crotone am 28. Juli 2012. Doch außer einer Verurteilung von Raffaele Vrenna in erster Instanz im Jahr 2008 zu 4 Jahren Haft aufgrund von Kontakten zum Clan Messano folgte allen Ermittlungen bisher nie ein Urteil, und auch dieses Urteil wurde aufgehoben. Manche Stellen in Abhörprotokollen entlasten die beiden auch, etwa ein Telefonat vom 3. März 2018. Raffaele Vrenna klagt darin, er habe sich gegen einen Präsidenten der Provinz Kalabrien gestellt, der ihn während einer Reise im Flugzeug nach Bestechungsgeld gefragt habe, aber kein normales Bestechungsgeld. Er wollte 15% von der gesamten Gruppe, damit er uns Arbeit gibt. Ich habe Nein gesagt. Von da an haben sie uns massakriert. Vermutlich bezieht sich die letzte Bemerkung auf die Strafverfolgungsbehörden.